Ja, und gleich schön. Ja. Schönen guten Abend zu den Netzgesprächen Ich Nummer, brech ich weiß ab. es gar nicht, 16, 17, irgendwas. 17, glaube ich. Machen wir mal die 17. Und ja, ich bin der Witzmann. Und dann haben wir dabei den Tom. Hallo, Tom. Hallo. Und wir hatten da gerade noch so gelacht. Meine Wenigkeit, hallo. Genau, wir haben uns noch gar nicht geeinigt, wie du genannt werden willst, deswegen sagst du einfach mal, wie du heißt. Jakob. Ja, der Jakob. Das Lied ist ja saugeil, mein lieber Mann. Ja, das ist alles hier Eigenproduktion. Vom Das ist Wetten so Tom. witzig, weil das fängt an und du stellst dir mental so eine stampfende Dönerarmee vor und plötzlich wechselt es über in so ein, weiß nicht, Piano-Ding. Ich bin echt fast vom Stuhl gefallen. Sau witzig. Ja, sehr schön. Tom, hast du jetzt dein erstes Live-Feedback bekommen? Ja, geil. Nee, ich fand es sau lustig. Es klang auch gut, es war nicht irgendwie schlecht. Es war halt einfach nur dieser Übergang so voll so, what? Ja, alles andere hätte ich dir jetzt auch übel genommen, Jakob. Das passt, wird voll gut passen auf so ein völlig irres Flash-Game, wo alles blinkt und man irgendwie als schwertkämpfender Hund Mäuse töten muss oder so, keine Ahnung. Nee, also ich hatte da eher so die Dönerarmee im Kopf, als ich es geschrieben habe. Ja. Oh Hat Mann, die sau. Dönerarmee was mit diesen Dönermorden, die jetzt gerade irgendwie so aktuell sind, zu tun? Oder ist das Oh, nochmal eine unabhängige Fraktion, so wie das hat mit meinem Mittagessen zu tun. die Dönermörder von Judäa und die jüdischen Dönermörder? Oh Mann. Nee, nee. Ja. Ja, dann Schöne Überleitung, schöne echt. Überleitung. Obwohl, ich würde sagen, bevor wir hier irgendwie anfangen, begrüßen wir erstmal den Jakob, der hier das erste Mal dabei ist. Und ich muss jetzt erstmal hier an das Mikro rangehen, weil irgendwie so hundertprozentig passt es mir noch nicht. Der Jakob, der wurde ja das ein oder andere Mal schon erwähnt, weil das ist der Crazy Film Typ. Ja. Crazy Der Filmtyp. Crazy Filmtyp. Ich glaube, das steht auch bei IMDb als Biography oder sowas. Ja, genau, also zumindest hat er schon mal einen Okay. IMDb-Eintrag, auf den wir später verlinken können. Ich habe keinen. Ich glaube, Tom, hast du einen? Du hast irgendwie Soundscores gemacht. Du hast bestimmt auch einen, oder? Ich habe einen. Ich weiß aber nicht, woher der kommt. Also, Jakob, hast du ihn angelegt? Ja, klar, für Schengler. Ja. Ja, ich hatte mich damals irgendwie gewundert, aber ich kann ihn selber nicht editieren. Das hat mich noch viel mehr beunruhigt. Ne? Du kannst ihn nicht editieren, doch, das geht. Du musst einen IMDb-Account machen und dann kannst du den Ich habe updaten. einen IMDb-Account, aber ich müsste den jetzt irgendwie verlinken. Der müsste mir jetzt irgendwie glauben, dass ich das bin. Da musst du wahrscheinlich erstmal deinen Pass hinschicken und per Facebook Connect sagen, dass du bist. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, zeige ich dir, wie das geht. Kein Ah, Problem. cool. Das fand ich total weird, dass man da irgendwo, irgendjemand trägt ein Profil von mir ein und ich kann es selber nicht editieren. Ja, dann sei froh, dass es bei IMDb ist und nicht irgendwie bei irgendeinem Online-Dating-Service. Einer von den Credits, die ich habe bei IMDb, ist für einen Kurzfilm namens Goodbye Shanghai. Da hatte der Regisseur von diesem Kurzfilm genau das gleiche Problem. Da hat jemand bei ihm ins Profil eingetragen, dass er in der Antarktis geboren wäre. Und das kam dann während einem Meeting auf in Hollywood, wo der Produzent irgendwie gemeint hat, erzählen Sie doch mal von Ihrer Kindheit in der Antarktis. Und er saß da so, hä? Muss saugut gewesen sein. Ja, Total bekloppt. dann präzisieren wir doch mal IMDb-Eintrag und Crazy Filmtyp. Du bist so irgendwann mal nach China gegangen und hast dir gedacht, ja, ich mache jetzt hier mal einen italienischen Kung-Fu-Film. So, Terence Hill mittreten. Das ist so die ganz ultra grobe Version. Eigentlich bin ich ja nach China gegangen, um, das war 2005, um meinem Vater da zu helfen mit Maschinenverkauf. Damals war ich noch nie, war mir noch nicht so bewusst, was ich genau machen will. Ich habe gerade eine Mediengestaltungsausbildung abgeschlossen in Frankfurt und weiß nicht, ich hatte schon immer so ein Asien-Fable. Und da hatte ich dann aber in Shanghai tatsächlich die Chance, mich Richtung Film zu entwickeln. Das war natürlich toll. Das habe ich dann auch ausgenutzt. Ja, da kann man ja in der Herleitung gleich noch sagen, dass bevor diese ganze Sache angefangen hat, wir auch schon so diverse Projekte gemacht haben mit, wir besorgen uns mal eine Drehgenehmigung am Frankfurter Flughafen, nur um dieses komische Rollding irgendwie abzufilmen. Ja, und dann war das irgendwie samstags. Und wir hatten so eine ausgedruckte E-Mail von irgendeinem so Office, was dann keiner kannte. Und wir standen dann da mit der komischen Ausrüstung, wollten Film drehen. Und dann kamen halt die Securities. Wir haben den halt diesen Lappen da hingelegt und jeder hat versucht, dieses Büro zu finden. Keiner hat es irgendwie gefunden und dann haben sie uns einfach machen lassen. Aber das war ja auch absurd. Ich meine, inzwischen habe ich ja ein bisschen Erfahrung mit sowas. Normalerweise sind bei einem Dreh nicht weniger als 10 Leute da. Wir waren da zu zweit, die hätten da eigentlich sich denken können, dass wir da irgendeinen Quatsch machen, sage ich mal. Ja, aber das war halt alles noch so, da standen die Türme noch, ne? Da ging sowas noch. Ich glaube, so heutzutage hättest du da auch ärgere Probleme. Nee, das war danach. Echt? Ich hatte die Kamera erst danach. Okay. Oder? Nee, Moment, jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Das war diese lange Canon-Kamera, gell? Das war deine allererste Mini-DV. Die XLR oder wie die heißt, oder? Ja, XL1S, genau. Canon XL1S. Wow, das ist lang her. Nee, die habe ich 2001 gekauft. Es kann sein, dass es kurz vor dem World Trade Center Ding war. Das kann gut sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Nee, das war aber danach. Ich glaube, es war danach. Deswegen haben wir uns auch die Drehgenehmigung geholt, weil wir so Schiss hatten, dass die uns da irgendwie Terror machen, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, aber ist zumindest schon mal auf jeden Fall. Ein Meilenstein in der Geschichte gewesen. Was ist damit eigentlich passiert? Hast du da mal was mitgeschnitten? Nee, aber ich habe die Kassetten immer noch irgendwo rumfliegen, glaube ich. Ich habe die Kamera überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie ich das digitalisieren soll heutzutage. Das ist so wie Tape Deck oder so heutzutage jetzt. Wir sind jetzt einfach so lange still, bis der Tom auch noch was sagt, weil ich hatte die Vermutung, der guckt schon wieder Fußball. Was? Nee, aber ich laufe kein Fußball. Ich will nicht der sein, der immer redet, daher warte ich auf eure Einwürfe. Naja, auf jeden Fall, dann erzähle ich jetzt mal noch kurz weiter. Dann habe ich in Shanghai da noch ein bisschen mit dem Maschinending weitergemacht und habe 2007 angefangen, professionell Videos da zu drehen, sage ich mal. Am Anfang so kleinere Jobs zum Durchboxen und Namen machen und die wurden dann immer größer. Und 2009 habe ich dann unsere gesamten Ersparnisse genommen und halt in diesen Shangdown-Film gesteckt, an dem jetzt immer noch gebastelt wird. Und da hat der Thomas das irgendwie mitgekriegt, auf Facebook oder was, keine Ahnung, und hat mir eine E-Mail geschrieben, dass er den Soundtrack machen will. Das war überraschend und da war ich natürlich auch happy irgendwie, dass er sich da so angeboten hat. Und die ersten Lieder, die er gemacht hat, haben mich total umgehauen. Er war sofort der Komponist danach. Und bei Souls of Zen jetzt habe ich ihn natürlich auch sofort wieder angeschrieben, weil ich dachte, das kriegt er auch hin. Das ist super. Ja, über Veröffentlichungstermine brauchen wir, glaube ich, nicht zu reden, ne? Also Souls of Zen wird definitiv Anfang März fertig sein. Da haben wir eine Deadline. Okay, und dazu noch ganz kurz, das Problem beim Shangdown ist, dass das ein komplett privater Film ist, sage ich mal. Da ist eigentlich finanziell dahinter stehen nur der Christian Bacchini, der Hauptdarsteller, und ich daher. Da ist keiner, der uns Druck macht. Aber bei dem Souls of Zen jetzt, da sind andere Parteien mit involviert, die ein Ergebnis erwarten, sage ich jetzt einfach mal daher. Das ist so eine Doku-Geschichte, ne? Genau, das ist ein Dokumentarfilm über Japan im Jahr 2011. Was ist da genau der Plan dann, wenn es fertiggestellt ist? Ist ja vielleicht auch für andere interessant. Was macht man dann mit so einem Film, wenn man den gedreht hat? Reicht man den auf Festivals ein? Wie kriegt man den unter die Leute? Souls of Zen war jetzt schon wieder so ein bisschen eine, wie soll man sagen, so eine Amok-Aktion. Normalerweise dreht man sowas nur, wenn man auch einen Auftrag hat. Also wenn man weiß, den nimmt einen dann auch einer ab. Bei Souls of Zen haben wir auf eigene Faust wieder, auf eigene Kosten wie bei Shangdown produziert und gedreht. Mit externer finanzieller Hilfe von der Universität Heidelberg und der Universität Tokio. Und der Firma, wo ich arbeite, die hat auch noch, die greift auch mit unter die Arme, sag ich mal. Jetzt werden wir den Film fertigstellen und das Erste, was man dann macht, wenn man einen guten Film hat, wird man früher oder später einen Käufer finden dafür. Man versucht halt, den auf Filmfestivals einzureichen, erstmal, dass der quasi durch Filmfestivals tourt. Dann wird er da so, kriegt er viel Presse ab und wird ein bisschen berühmt, hoffentlich. Und dann hoffentlich findet sich jemand, der einen Vertrieb hat, am besten Weltvertrieb, der die Vertriebsrechte kauft, schlicht und einfach, und den Film dann weltweit selbst vermarktet. Wir haben natürlich nicht die Power, um sowas selbst zu vermarkten. Man könnte natürlich auf die Schiene setzen, dass man die DVDs im Haus produziert und die übers Internet irgendwie verkauft oder so, aber da werden dann die Verkaufszahlen eher mau sein. Daher versuchen wir, eine Firma zu finden, die Rang und Namen hat, die irgendwie das Ding auch wirklich gescheit vertreiben kann. Man muss mal gucken, also der Dokumentarfilm ist immer mehr akzeptiert, der wird immer mehr Geld auch reingesteckt in die Branche Dokumentarfilm, und immer größere Firmen, also Universal Pictures, Lionsgate, um nur mal ein paar zu nennen, bringen die inzwischen auch raus unter dem eigenen Namen. Das ist schon interessant. Und wenn du sagst, Vertriebsrechte verkaufen, dann heißt das, also ich meine, das ist ganz klassisch wie bei der Musik auch, dass du dann sagst, entweder du kaufst sie einmal komplett und machst danach, was du willst, oder du hast irgendwelche Anteilsgeschichten da laufen, also das ist dann verhandelt. So weit sind wir noch nicht. Das finden wir alles erst noch raus. Also wir rennen da so ein bisschen blauäugig rein und schauen mal, was passiert. Nicht gut. Man muss ja immer mit, das habe ich auch in Shanghai da gemerkt, man muss halt einfach mal was machen und schauen, und dann lernt man dazu, und dann kann man die nächsten Projekte anders machen, und vielleicht ergeben sich dann aus dem Projekt schon, also aus dem Verkauf oder was, schon die nächsten Projekte, man weiß es nicht. Ja. Muss man halt gucken, dass man da irgendwie reinkommt. Ja. Also ich sag mal, finanziell haben wir da jetzt keine Erwartungen oder so, dass der irgendwie jetzt groß Geld macht. Wir wollen einfach nur, dass der Film akzeptiert wird auf Festivals und irgendwie möglichst viele Leute den sehen können. Ja, aber auch allein schon der Fame irgendwie. Ich weiß noch, als der Trailer da irgendwie zusammengeschnitten wurde, und der ist mir auch auf Facebook über den Weg gelaufen. Ich denke, du hast den gepostet, aber ich habe den halt irgendwie wahrgenommen, ohne Bezug jetzt irgendwie, sondern einfach, ja, klicke ich mal drauf, gucke ich mir mal an. Und als ich dann am Ende gesehen habe, ja, hier Film bei Jakob, so und so, ne, das ist halt schon geil. Ja. Ja, der, meinst du jetzt Souls of Zen, den Trailer? Nee, von dem Shang-Laun. Ach so, ja, klar. Ja, das war witzig. Der hat gute Resonanz bekommen, der Trailer. Wir wollen eigentlich noch einen machen, das werden wir irgendwann auch noch tun, der ein bisschen actionlastiger ist. Trailer schneiden ist aber auch eine Mordsarbeit, muss ich sagen. Das ist Kunst für sich selbst. Da muss man sehr präzise die Szenen auswählen und sehr feinfühlig schneiden sozusagen und ganz viel blenden und so. Ja, das ist ja wieder so ein Thema, wo ich mir letzte Woche die Hasskappe aufgezogen habe, nachdem ich gesagt habe, so Trailer finde ich irgendwie scheiße und gucke ich mir normalerweise nicht an. Ja, oft ist es leider so inzwischen, dass Hollywood meint, sie müssten den gesamten Film in den Trailer packen, sodass man dann im Kino kein Überraschungserlebnis mehr hat. Das ist teils verstörend fast schon, ja. Sehr schön, mal bestätigt zu werden. Nee, absolut. Hast du mal ein Beispiel? Weil ich gucke mir auch ziemlich viele Trailer an. Ich habe nie das Gefühl, dass ich besonders, also dass ich irgendwie alles erzählt bekomme. Zum Beispiel der Trailer von, also das war echt fast schon absurd, muss ich sagen. Der Trailer von Faster, einem der letzte oder vorletzte Film mit Dwayne Johnson, wo man dachte, das wäre endlich mal wieder ein richtiger Actionfilm. Da sind, glaube ich, im Trailer alle Action-Szenen drin und noch eine mehr, die im Film gar nicht vorkommt. Da sitzt man dann im Film und denkt sich, da war doch diese geile Szene im Trailer, wieso war die jetzt nicht im Film? Guck, im Ernst, schau dir den Trailer mal an, da ist im Trailer so eine Szene, wo zwei Autos aufeinander zurasen mit Vollgas und das eine fliegt übers andere drüber und wirbelt durch die Luft und explodiert und was nicht. Im Film gibt es die Szene nicht. Vielleicht ist das die Special Extended Edition, die kannst du irgendwie erst später kaufen. Ich glaube, die haben einfach das Ende umgeschnitten, weil am Ende, das Ende ist sowieso verwirrend bei dem Film. Aber das war so ein typisches Beispiel. Da war der Trailer so geil, dass ich richtig gehofft habe, dass der Film was kann. Und dann war das einfach die totale Enttäuschung. Das ist bitter. Ja, aber ja, wie gesagt, also teils sieht man halt auch schon ganze Handlungsstränge im Trailer, da... Weiß nicht, jetzt so spontan Beispiel habe ich jetzt nicht auf der Hand, aber müsste ich nachdenken. Aber teils verraten die halt schon. Oder die ganzen, die sogenannten Money Shots, also die teuren Aufnahmen, die so richtig geil aussehen, die sind auch oft schon im Trailer drin. Das ist wirklich bei fast jedem Film inzwischen so, dass sie die ganzen CGI-Shots und alles in den Trailer packen, die nach richtig viel Geld aussehen, weil sie irgendwie mit dieser Verblendungstaktik, die Leute ins A-Team zum Beispiel, da, A-Team, der Trailer, der ist voll mit so Shots von den geilen Action-Szenen im Film und im Grunde ist der halbe Film da im Trailer. Wobei ich muss ja sagen, ich fand den cool. Ja, schlecht war er nicht. Also ich war jetzt auch nicht so, ich war nicht enttäuscht. Ich hatte weniger erwartet, ganz ehrlich, ja. War schon überraschend. Vor allem der eine aus District 9, der den bekloppten Doktor spielt, der war der Hammer. Okay. Ich habe mich ehrlich gesagt bisher immer davor gedrückt. Also ich wollte es immer mal fast probieren. Meine Freundin hat sich dann immer total dagegen gesträubt, weil wir sind halt beide schon ziemliche A-Team-Fans. Und die Frage ist halt wirklich, versaut dir das die Serie oder kriegt man total den Rappel, wenn man dann den Film sieht, wenn man die Serie total liebt? Also ist das so, oder? Du musst halt einfach irgendwie so eine Trennung machen. So das A-Team von damals, ne? Das war halt das A-Team von damals. Und das sind halt irgendwelche Jungs, die halt heutzutage irgendwie so einen auf A-Team machen. Ja. Okay. Ja, kann man gucken. Wird jetzt, es wird nichts kaputt machen, glaube ich, von deiner Kindheit. Was sagst du jetzt so leichtfertig? Du musst dann zum Filmpsychiater. Eieiei. Filmpsychiater ist aber auch nett. Ja. Sorry. Ja, wo waren wir? Jetzt sind wir abgedriftet. Ja, wir driften hier die ganze Zeit nur ab. Ich habe mir jetzt auch überlegt, nachdem wir jetzt die Hausmeister-Themen geklärt haben, können wir mit dem Abdriften anfangen. Aber ich habe irgendwie... Den Trailer, wir hatten ja gesagt, dass Trailer eine Kunst für sich selbst sind. Wie ist das eigentlich bei den Trailern in Hollywood? Ich meine, hat der Regisseur da was zu sagen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Trailer den Film so gar nicht widerspiegelt. Und da kann ich mir nicht vorstellen, also von der... Vom Feeling her, dann ist der Trailer voller Action und eigentlich ist der Film mehr so ein Drama, wo halt ab und zu ein bisschen Action passiert. Hat der Regisseur da wirklich was zu sagen? Oder macht irgendjemand komplett abseits vom Film diesen Trailer, damit er möglichst marketingorientiert rüberkommt? Ja, wahrscheinlich die Studios, oder? Ja, gerade in Hollywood ist das ganz extrem. In Hollywood ist ja nicht der Regisseur im Vordergrund, sondern der Produzent im Grunde. Da ist also ein Produzent, der liest vielleicht ein Buch, was er toll findet und sagt sich, das ist geil, da mache ich einen Film draus. Dann zieht er los, kauft die Buchrechte, geht mit den Buchrechten zu einem Drehbuchautor, lässt das Drehbuch schreiben, nimmt das Drehbuch, geht zu einer Filmfirma wie Universal oder Fox oder was und knallt es da auf den Tisch und sagt, Jungs, lass uns den Film machen, der kostet 50 Millionen Dollar. Dann sagen die, ja, geil, passt genau auf die Zielgruppe, dass der mindestens 100 Millionen einspielt. Und dann werden wie Freelancer die ganze Filmcrew eingekauft und halt die Schauspieler, die irgendwie in das Ding passen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe selber nicht in Hollywood gearbeitet, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie da halt wirklich mit Computern auch irgendwo sich veranschaulichen oder vielleicht sogar berechnen, wie die perfekte Zusammensetzung bei so einem Film wäre, gerade bei diesen wirklich inzwischen abnormal teuren Filmen. Also Harry Potter oder sowas, dass man da halt schaut, welche Schauspieler, die haben ja auch immer wieder Stars an Bord. Da ist sehr viel Kalkulation dahinter, will ich sagen, sozusagen. Und auch das Drehbuch, das kann man irgendwie sehen. Klar, ein Drehbuch muss eine gewisse Storypunkte haben und so weiter und so fort. Aber du brauchst es gibt dann noch da gewisse so, Regeln. Du brauchst dann noch so 20% Sex, 40% Action, 3% ja, genau, Melodramatik und genau. 5% Bullshit. Und dann ist auch festgelegt, zum Beispiel bei einem Drehbuch sollte um die 100 Seiten haben, 90 bis 120 Seiten, sagt man. Die ersten 25 Seiten müssen der Anfang vom Film sein. Dann muss der Mittelteil kommen. Und die letzten 10, 15 Seiten müssen der Showdown sein. Also es ist schon so aufgeteilt auf Anfang, Mitte, Ende. Da gibt es natürlich Ausnahmen, aber 99% aller Filme, die man guckt, sind wirklich nach dem Schema F, auch bei Drehbüchern. Das kriegt man immer wieder eingebläut, auch wenn man... Ich habe ja viel Literatur gelesen. Ich habe ja auch selber das Drehbuch geschrieben für Shangdown. Ich habe da viel drüber nachrecherchiert und von Sid Field und anderen Autoren viele Bücher gelesen. Oh, es ist ein bisschen traurig fast schon, wie ähnlich die Dinge sich oft sind. Aber der Regisseur hat, glaube ich, beim Trailer fast überhaupt nichts mehr mitzureden, wenn er nicht selber auch der Produzent ist. Das ist wirklich... Da möchte ich kurz eine Anekdote erwähnen, die ich neulich gelesen habe. Da ist dieser neue Film, der heißt Drive, mit diesem Gosling. Nicolas Cage auch, oder? Nee, das war Drive Angry. Das ist Drive Angry, ich glaube, das ist was anderes. Nee, dieser Drive muss ein richtiges Meisterwerk sein. Das soll ein richtig guter Film sein über einen Hollywood-Stunt-Car-Driver, der nachts als als krimineller Fahrer, Bankräuber quasi durch die Gegend fährt. So ein bisschen wie The Transporter, nur viel edler irgendwie. Auf jeden Fall, der Film ist ein Drama, der ist kein Actionfilm, der ist ein totales Drama. Und den Trailer haben sie halt so auf Fast and Furious geschnitten. Und dann hat eine Frau diesen Trailer gesehen, ist daraufhin ins Kino und war dann so entsetzt, dass der Film viel, viel tiefgründiger war, als der Trailer es versprochen hat. Und hat danach die Filmfirma wegen Täuschung angezeigt. Ich finde das gar nicht so abwegig. Also ich finde das nicht schlecht. Also ist halt wieder so typisch Ami, aber irgendwie auch, irgendwie hat es was, ja. Ich fand das sehr witzig. Aber im Grunde ist es doch so. Ich meine, man kauft sich ja ein Produkt auch im Geschäft und da steht drauf, was es kann. Und wenn man sich einen Reiskocher kauft, der da nur Nudeln kocht, dann ist das ja auch nicht okay, oder? Also, ja, ich kann das schon nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Ich wäre da auch sauer, glaube ich, wenn der Trailer wirklich so anders ist als der Film. Das ist schon Verarsche irgendwo. Aber in diesem Fall hat das Filmstudio halt gesagt, lass uns einen Trailer machen, der ein möglichst breites Publikum anspricht, also voll mit Action, mit einer speedy Musik, die so richtig zieht. Und der Film war dann eben nicht so. Und das war dann irgendwie ein Griff ins Klo, diese ganze Marketingaktion. Im Prinzip so das, was die Fans sich von Star Wars, den neuen Krieg der Sterne auf Episoden irgendwie erhofft hatten. Da war ja auch irgendwie, ja, hier, da gibt es jetzt Fettkrieg und so. Gibt es jetzt Fettkrieg und wir machen hier die ganze Zeit nur komische Politik. Ja, Star Wars. Und da musst du eine eigene Podcast-Serie drüber starten. No. Oh Gott, Star Wars. Ja, der George Lucas, der ist auch so. Das ist ein Hammel, was soll man da machen? Kann man nichts machen. Oh, da gab es noch nicht super Anekdote. Das ist jetzt ein absoluter Insider. Kennt jemand The Big Bang Theory? Ich wollte schon immer mal gucken, bin ich nicht. Die Serie? Ich weiß auch, was es ist, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das ist so eine Hammer-Serie, jetzt mittlerweile in der 5. Staffel. Es geht um so eine Gruppe von Computer-Nerds, also Wissenschaftlern, die also generell in der Uni und so weiter. Sehr lustig, und da gab es auch eine Szene in der neuen Staffel 0, wo es irgendwie um Star Wars ging, und da wollte der Obernerd von denen unbedingt Star Wars sehen. Die schauen Star Wars quasi seit Staffel 1 regelmäßig in allen Extended Editions, dann denselben Film nochmal auf Blu-ray, dann die Extended Edition auf Blu-ray und so weiter. Und dann gibt es diesen einen Abend, wo er wieder Blu-ray Star Wars gucken will und keiner will, und er beschwert sich, dass sie jetzt endlich mal anfangen sollten, bevor George Lucas das Ding wieder ändert. Das fand ich schon super. Das ist super Referenzen. Ich hab mal, da war ich noch in Shanghai, das ist schon ein bisschen länger her, da gab es auf YouTube eine Rezension über Episode 1. Die ging, glaube ich, 70 oder 80 Minuten. Das war eine Video-Review. Der ist den Film quasi Szene für Szene durchgegangen und hat erklärt, was passiert. Video-Reviews sind bei uns ja eh ein ganz heißes Eisen. Ne? Ich sag nur Pow und Quop. Okay. Aber also was ich nur sagen wollte, war diese Review zu gucken, die zwar über eine Stunde ging, war aber besser als den eigentlichen Film zu gucken, weil man nur noch gelacht hat. Wenn man den Film wirklich Szene für Szene durchgeht, gerade Episode 1, da greifst du dir nur noch an den Kopf, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und das Allerbeste war eine Szene, ich weiß nicht, wer da gefilmt hat, ob das heimlich war oder gewollt, da hat einer tatsächlich die Kamera laufen gehabt, direkt nachdem der Rohschnitt George Lucas gezeigt wurde. Und dann sitzt er da mit einem völlig entsetzten Gesicht im Kino und sträubt sich durch die Haare. Das war so die Szene, die alles in sich zusammenfasst. Da hat er dann gemerkt, als er den Film selber das erste Mal gesehen hat, so, holy shit. Es ist so toll, diese Szene war so symbolisch, da war kein Wort. Du hast einfach nur George Lucas gesehen, wie er da Haare sträubend, raufend im Kino sitzt und nicht mehr versteht, was denn jetzt los ist, weil der Film absolut unverständlich ist. Das ist total witzig. Okay, echt krass. Episode 1, ja? Bei Episode 1, genau. Ich kann gerne nachher mal den Link dafür raussuchen und dir schicken. Den musst du unbedingt in die Description mit reinpacken. Das ist wirklich eines der besten Videos, die man gucken kann. Oh ja, werde ich mir noch zu Gemüte führen. Auf jeden Fall irgendwie mal einen Chat pasten nachher. Ja, mach ich. Ja, sorry, nur das dazu. Also, wenn man das gesehen hat, dann versteht man auch, dass George Lucas da sich übernommen hat irgendwie. Hätte er lieber wieder die Regie abgegeben. Naja, kann man nichts machen. Ich fand den zweiten Teil, den Episode 2, sogar noch schlechter als den ersten. Den dritten fand ich wieder akzeptabel. Aber, naja. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal diskutiert irgendwann. Ja, aber das kann man, glaube ich, nicht oft genug diskutieren. Das sagst du als alter Science-Fiction-Fan. Ja. Aber am schlimmsten fand ich persönlich Indiana Jones 4. Ja, oh, hör mir bloß auf. Also der hat mir am meisten wehgetan. Das bei Star Wars, da konnte ich noch irgendwie, okay, da hat man noch Spaß gehabt irgendwo. Aber bei Indiana Jones 4 saß ich echt da und ich hatte ein Kloß im Hals. Ich habe gedacht, ich pack's nicht. Das war... Also es gab schon zwei... Der war schon... Boah. Ich bin da zwiegespalten, weil ich fand ihn, glaube ich, ganz lustig, als ich ihn geguckt habe, aber so retrospektiv betrachtet gibt es da zwei Szenen, die ich cool finde. Das ist einmal die mit den komischen Computerameisen und am Anfang die Nuklearexplosionskühlschranksgeschichte. Oh nee. Doch, aber einfach nur so okay. vom Actiongeladenen her. Das also eigentlich ging halt einfach nur eine Szene gut, die Ameisen fandest du nur gut, weil du auch mal ein Ameisen-Wiki hattest. Das weiß ich noch. Das gibt's aber auch noch. Aber, ach ey, der Indiana Jones 4, ich weiß nicht. Gerade am Ende, wenn die Aliens kommen, da willst du dir echt nur noch in den Kopf schießen. Ja, nee, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das war... Wenn ich eine Knarre gehabt hätte, hätte ich es auch getan. Ja? Unbeschreiblich. Ich meine, der heißt ja schon Kristallschädel. Das ist schon irgendwie ein esoterisches Thema hoch 3. Und dann kommt J.J. Abrams und dreht Super 8. Und du fragst dich, warum lassen sie den nicht Indiana Jones machen? Sind die bescheuert? Ja. Der hat's echt auf dem Kasten, der Typ. Ja. Die lassen den nicht die guten Filme machen. Star Trek, okay, aber ich verstehe das nicht. Ja. Ich glaube, Michael Bay hätte einen besseren Indiana Jones gemacht. Das habe ich gelernt inzwischen jetzt letzte Woche, dass das der Typ ist, der Transformers gemacht hat. Ja. Oder? Ja, ich werde jetzt langsam fit in den Themen hier. Da hätte ja auch Shia LaBeouf oder wie man den ausspricht, gleich mitgespielt. Das hätte auch gepasst. Ja, nee, das war echt ein Debakel. Epischen Ausmaß. Echt grauenhaft. Aber Super 8 war grandios, oder? Ja, ich fand den auch echt fantastisch. Der war total ruhig und langsam, aber der hat es so gezogen. Ich habe mich die ganze Zeit erinnert gefühlt hier an die Goonies, an Stan, an diese alten 80er-Filme, wo Kinder irgendwelche Abenteuer erleben. Ich fand es so herrlich. Der ist morgen auf meiner Liste. Ja. Der ist echt toll. Der ist super toll. Das Ende war halt, weißt du, da im Ding. Aber es musste so sein, irgendwie. Es hat auch Ja, aber sag nicht mehr als da im Ding und musste so sein, dann passt das für mich auch noch morgen. Wenn dann die Zombies kommen, what? Nein, sind gar keine Zombies. Nee, der war schon gut, ja. Kann man nur Pass empfehlen. Auf, sonst verklage ich dich wegen Täuschung, weil ich morgen die ganze Zeit auf Zombies warte. Ja. Du bist ja auch ein Producer. Wir hatten mal in der Schule eine Diskussion, welchen Film wir im Unterricht gucken sollen. Und irgendwann habe ich vorgeschlagen, lasst uns doch mal Fight Club gucken als Sozialkritik. Und dann hat die Lehrerin gefragt, worum geht's denn in Fight Club? Und irgend so ein Horst hat dann gemeint, um den Schizophrenen. Oh, gedisst, ja. Ihr habt den nicht geschaut, nehme ich an. Nee, leider nicht. Ich glaube, wir haben eben einen anderen Quatsch geguckt. Aber das ist so eine geile, ich meine, wie ruinierst du einen Film mit einem Wort, weißt du? Schizophren, okay, danke. Jetzt ist der Film von Anfang an kaputt. Das ist wie wenn du über Oldboy erzählst, dass es um... Okay, jetzt habe ich mich selbst zensiert. Oldboy, den Originalfilm fand ich so langweilig, muss ich ehrlich sagen. Echt? Boah, ich fand den schrecklich. Aber am Ende, wenn er das Geschenk auspackt... Ich verwechsel immer Oldboy und Hellboy. Irgendeiner ist so comic-mäßig und ein anderer ist so eingemauert, ne? Oder so irgendwie in so einem Gefängnis gehalten, oder? Ja, das ist Oldboy, der Koreaner. Ja, der sieht aber auch aus wie Hellboy, finde ich. Ja, vielleicht. Minus die rote Haut, die Hörner, die Zigarren, 2 Meter. Aber ansonsten, ja... Die haben beide Arme und Beine, ja. Ich zieh mal kurz meinen Regler runter und huste und trinke. Ja, aber die Koreaner finde ich, Tom, die Koreaner machen ganz starke Filme immer wieder. Der Oldboy, okay, der geht langsam los und hat dann, aber der zieht dann auch an. Aber es gibt ein paar andere Koreaner. Ich muss hier ganz kurz, bevor du mit den Koreanern weitermachst, noch eingrätschen, weil ich habe heute einen YouTube-Channel gesehen von einem, wie sagt man, ghanesischen Filmvertrieb. Also so Jungs aus Zentralafrika, die halt da Filme produzieren. Das sind halt auch so Remakes von Filmen, die hier so, die es hier so gibt, so Alien vs. Predator oder was war es noch, Terminator oder sowas. Das geht. Ich muss die einfach verlinken und wir müssen uns die später nochmal gemeinsam anschauen und müssen das nächste Mal drüber reden. Die sind einfach so göttlich, diese Dinger. Schmeiß dich weg. Da kenne ich auch einen, das ist, wo der die ganze Zeit Action schreit. Action. Ist das das? Den kenne ich. Es hört sich so an, ne? Ja, der ist so witzig, der Trailer. Oh Gott. Mit diesen sauguten Visual Effects. Ja, genau, so voll billig. Mhm. Hammer. Wieso billig? Die sind saugut, willst du mir nicht. Ja, ihr habt die damals schon gesehen. Da war das noch State of the Art. Ich habe das heute erst gesehen und das ist halt alt. Ja, apropos State of the Art, ich habe hier neulich, um nochmal einen anderen Film zu preisen, wie sagt man, ja, predigen? Nein. Anzupreisen. Zu preisen. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Auf Englisch war das The Rise of the Planet of the Apes. Oh ja, habe ich auch schon, ich glaube, ein paar Stunden, nachdem ich den geguckt habe, für den besten Film des Jahres irgendwie erachtet. Hieß der auch so auf Deutsch? Der hieß einfach nur Planet der Affen. Hä? Wie die alten halt. Aber wir reden schon von dem gleichen, oder? Ja, der neue jetzt mit dem Caesar. Genau. Ja, der war der Hammer, oder? Ich bin echt sprachlos gewesen. Ich bin ja Fan von den alten. Ich glaube, wir hatten das Thema hier schon mal, aber ich würde dich auch nochmal fragen, wenn du jetzt so auf eine Insel müsstest und könntest so drei Filmdinger mitnehmen, also entweder Filme oder Serien oder sonst was, halt sowas in sich abgeschlossenes, was würdest du mitnehmen? Bei mir war das Planet der Affen. Und ich überlege nochmal, was es noch war. Da müsste ich sagen... Ja auch schon spontan entscheiden. Da müsste ich sagen, Kill Bill. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Den kann ich mir wirklich täglich angucken. Blues Brothers natürlich. Da wird mir auch nie langweilig. Und der dritte... Ich glaube, bei mir war noch die James-Bond-Reihe einfach mit. Weil da sind eine Menge von Filmen und die kann man auch immer gucken. Und ja... Du darfst aber nur drei. Ja, nee, entweder eine komplette Serie oder so ein Filmpaket oder halt in sich geschlossenes Werk sozusagen. Oder so die Kubrick Edition oder was weiß ich halt. Alle Lippenstraßen DVDs. Nee, das wäre dann bei mir Kill Bill, Blues Brothers und South Park. Oh, South Park ist natürlich auch eine weise Wahl. Ich finde, die werden immer besser. South Park wird immer besser. Ja. Jetzt die letzten waren ein bisschen schwach, weil man muss denen aber auch sagen... Die machen gerade am Broadway noch ein Musical, daher sind die so ein bisschen ballerballer wahrscheinlich. Aber die letzten zwei, drei Staffeln waren der absolute Knaller. Ja, das stimmt. Und dieses Musical. Ja, das würde ich gern sehen. Das Musical würde ich mir aber auch mal angucken, weil allein der Film hatte ja schon Musical-Qualitäten. Nee, aber das mit South Park ist, die können inzwischen, haben die alles 3D im Computer drin, mit so einem 3D-Programm. Und die können innerhalb von 6 Tagen eine Folge produzieren. Das heißt, wenn sonntags irgendwas Krasses passiert, haben die das am Samstag in der Episode drin, die Woche drauf. Und das ist halt geil. Deshalb sind die auch immer so wahnsinnig aktuell, wenn irgendwas passiert. Das ist natürlich echt mal heftig. Was hast denn du sonst so an Produktionszyklen für, weiß nicht, so eine Simpsons-Serie, also nicht Serie, sondern eine einzelne Folge? Ich weiß nur den Vergleich, dass sie für die erste South Park-Staffel die erste Staffel 2 Jahre gebraucht haben. Und das im Vergleich zu 6 Tagen für eine Folge ist halt schon ein deutlicher Unterschied. Wie waren das damals gemacht? Mit Scheren und Papier, ne? Ja, genau. Und dann einfach Fotos, so Stop-Motion-mäßig, glaube ich. Darf ich noch mal ganz kurz was zu dem Rise of the Planet of the Apes sagen? Nein. Weil sonst sind wir von dem schon wieder weg. Der hatte ja, also das, da wenn man den noch mal guckt, muss man wirklich drauf achten. Das ist ein komplett digitaler Hauptdarsteller in dem Film. Und den kaufst du den ab von der ersten Minute und das hast du bisher in noch keinem anderen Film gehabt. Den Affen jetzt an sich. Den Affen. Der Affe ist in jeder Kameraeinstellung, das ist so interessant, in jeder Kameraeinstellung die Bildwahl ist, wie in einem normalen Film, wird der Affe als Hauptdarsteller gepusht sozusagen. Ja, das ist grandios. Die Close-ups, die Augen, die Bewegungen im Gesicht, und es ist alles nicht echt. Also für mich war das der Film, der ist für mich die Marke, wo du von echt in 3D übergehst und die Grenzen verschwimmen, wo du nicht mehr weißt, was echt ist und was nicht. So hoch werte ich den. Und das hat mich halt einfach nur umgehauen, weil Avatar und so, klar, da bist du auf einem anderen Planeten. Da kann passieren, was du willst. Das sieht geil aus und sieht auch echt aus. Aber der Film schafft es halt echt, diesen Affen als Hauptdarsteller zu verkaufen, dass du nicht mehr drüber nachdenkst, ob der 3D ist oder so. Bei Gollum hast du ja die ganze Zeit noch so, wow, ist das geiles 3D. Aber bei Planet der Affen jetzt, du denkst da überhaupt nicht mehr drüber nach. Du hast halt auch die perfekte Mimik. Ne? Die haben es geschafft. Das war ein Durchbruch, meiner Meinung nach. Der Hammer. Der Hammer, aber auch echt clever gemacht. Dadurch, dass sie immer diese Close-Ups haben, also diese Nahaufnahmen vom Gesicht, du nimmst den einfach auf wie einen normalen Darsteller. Das ist voll krass. Ich war so überrascht. Und schaut euch auch alle nochmal die Alten an. Ja gut, die Alten im Vergleich, klar. Die sind auch witzig. Aber also 3D-technisch will ich nur sagen, der Film ist der absolute Knaller. So viel Seele hat man noch nie in den Augen von einer 3D-Figur gesehen wie da. Unglaublich. Okay. Also ich lege jetzt auf und gehe in den Film gucken. Tschüss. Ich habe ihn erst vorletzte Woche nochmal geschaut. Ja, der lohnt sich. Der lohnt sich echt. Der ist fantastisch. Ja, ich bin mal gespannt auf den nächsten Batman. Der wird bestimmt auch toll. Oh ja, ich meine, was der ach, wie heißt der, Christopher Nolan aus den Batman-Filmen gemacht hat, ist der helle Wahnsinn, ne? Ja. Und die drehen im Moment dauernd nach. Ich weiß nicht warum, aber die haben jetzt gerade bei dem Occupy Wall Street nochmal gedreht. Das soll ja ein Gerücht gewesen sein, ne? So ganz spontan. Nee, da gab es doch auch Fotos vom Set. Die sind da hin und haben da gefilmt vor Ort. Irgendwie. So, so auf Teufel komm raus. Ich weiß auch nicht, was die da drehen. Das wird ganz spannend im Film, glaube ich. Die machen da sehr zeitnah irgendwie. Der wird bestimmt sehr sozialkritisch werden. Spannend. Ja, Christopher Nolan ist ja jetzt auch mittlerweile eine richtige Koryphäe geworden, ne? Ja. Das Einzige, was er nicht kann, ist Action. Aber alles andere kann er gut. Wieso? Wieso kann er? Das war jetzt ein Insider. Da gibt es ein ganz berühmtes Video für Filmschnitt-Leute, wo gezeigt wird, dass die Action-Szenen in Batman eigentlich völlig Banane sind. Da sind halt so Sachen wie. Da sind unheimlich viele Fehler in den Action-Szenen. Da nehmen sie so eine Szene auseinander, jetzt aus dem letzten Teil, wo da war diese Szene im Tunnel-Untergrund, wo der Joker mit einer Panzerfaust aufs Batmobil schießt. Irgendwie, wo sich das dann umwandelt in das Batmotorrad. Und da sind halt irgendwie innerhalb von 30 Sekunden sind so viele Filmfehler, das kann man gar nicht mehr mitzählen, wie viel schlecht. Kannst du Filme eigentlich noch genießen oder kannst du da so einen Filter anschalten für ich gucke jetzt einfach und lass mich berieseln? Oder kriegst du bei jedem Film die Ober... Klar, nee, ich schalte da das, nur wenn da wirklich grob gepatzt wird, dann denke ich mir, shit, das hätte man aber... Ich glaube, das passiert normalen Menschen auch. Aber normalerweise schalte ich da ab und versuche mich nicht, beim ersten Gucken zumindest, versuche ich einfach nur den Film zu genießen. Wenn mir der Film dann wirklich gut gefällt, schaue ich ihn mir mehrmals an und versuche zu verstehen, wie es kommt, dass welche Szene so gut funktioniert. Oder ja, aber wenn du, ich denke, dass wenn du dich intensiv mit der Materie auseinandersetzt, du automatisch einen ganz anderen Blick darauf hast und auch schon mehr aufnimmst und mehr bewertest. Weil du hier. Das glaube ich schon, ja. Das ist wie wenn ein Koch in ein Restaurant essen geht, der wird auch anders das Essen. Ja, genau, das meinte ich. Das ist leider so, das kommt mit dem Job. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich Filme nicht genießen kann. Ich kann mich auch in Filme reinsteigern und spannend finden und alles. Also das fällt bei mir jetzt nicht irgendwie weg. Aber mir ist das mit dem Batman auch gar nicht aufgefallen, muss ich sagen, als ich den geguckt habe. Nur wenn man das dann quasi so aufgebrochen sieht, dann merkt man erst, das ist halt wieder das Problem mit den aktuellen Hollywood-Filmen. Die sind so schnell geschnitten. Die Schnittfolge ist so rasant, dass man gar nicht mehr kapiert, was eigentlich passiert. Die Action-Szenen werden so hektisch durchgejagt, dass du eine grobe Idee hast, was passiert, aber auch nicht mehr wirklich. Bei Action-Szenen, finde ich, geht's noch. Ich hatte mir jetzt auch letztens mal diese Transformers-Filme angeguckt, nachdem der Tom den dritten geguckt hat und gemeint hat, ja, hier geht schon. habe ich auch mal von vorne angefangen und da ist es ja wirklich ins Extrem getrieben. Ne? Da kannst du dem, ich habe das Ganze mir auch auf dem großen Bildschirm angeguckt, nachdem ich mir auf dem 10-Zoll-Tablett irgendwie unterwegs angefangen habe. Dann habe ich gemerkt, das geht ja überhaupt nicht. Und selbst auf dem großen Bildschirm irgendwie, so ein 42-Zoller, kannst du dem nicht folgen. Also ich glaube, entweder wenn du im Kino bist, kriegst du halt echt einen epileptischen Anfall, weil das alles so schnell ist. Aber ich finde es nicht toll. Nee, nee, überhaupt nicht. Du kommst halt nicht mehr klar mit. Schau dir mal einen 80er John Woo-Film an. Weißt du, der hat da einfach minutenlange Action-Szenen ohne Schnitt und die sind so spannend, die sind so toll. Es ist halt schneller und einfacher, so hektisch zu schneiden und dann mal immer wieder Nahaufnahmen reinschmeißen, dass du komplett verwirrt bist. Du verstehst gar nicht mehr bei den Filmen, wo du überhaupt bist im Raum sozusagen. Ich glaube, die Produktion wird auch billiger, wenn du einfach krasser schneidest, oder? Weil du einfach nicht darauf angewiesen bist, lange Szenen zigmal drehen zu müssen. Du kannst halt Patzer wegschneiden. Wenn du Scheiße gebaut hast, rettest du dich mit einem schnellen Schnitt, weil du den Leuten nicht die Chance gibst, die Patzer richtig zu erkennen. Deswegen ist es bei dem Batman, wäre der in den 90ern und wäre der normal langsam geschnitten, hätte das nicht funktioniert, die Szene, weil da zu viel Fehler drin waren. Nur weil wir jetzt 2011 haben, wo du so schnell schneiden darfst, weil MTV und was weiß ich was den Schnitt so hektisch vorangebracht haben, wird das auch akzeptiert. Aber überleg mal, als The Rock rauskam, da gab es so viel Kritik, weil der Film so hektisch geschnitten war. Das war der erste Film, The Rock, der so wirklich alle 2 Sekunden Schnitt hatte. Heutzutage kommt dir The Rock langsam geschnitten vor, das ist absurd. Wenn du dir Transformers anguckst, wie du gerade gesagt hast, da hast du kapierst gar nichts mehr, du siehst nur noch Explosionen irgendwann. Ja, Transformers, die Overdosis. Du sitzt nur noch da und denkst so, ich habe halt auch mehrfach auf Pause gedrückt, um mir mal anzugucken, wie diese Roboter überhaupt aussehen. Ja, das kannst du ja nichts mehr genießen, ich finde das grauenhaft, mir gefällt das überhaupt nicht. Also man macht sich Hollywood selbst kaputt, habe ich das Gefühl. Deswegen, wenn du dann so auf einen langsameren Film guckst, vielleicht, der dir viel langweiliger vorkommt, aber emotional hat der Rock vielleicht viel mehr zu bieten, dann ist interessant. Was gibt's denn, was hast du denn außer Hollywood noch für Alternativen? So, ich habe mir jetzt den ein oder anderen, ne, eigentlich nur 2 von diesen Bollywood-Filmen mal angeguckt, da war auch was Gutes durchaus dabei, aber da ist halt auch noch so viel Bullshit außenrum, dass du dir das nicht wirklich relaxed geben kannst. Also so Shanghai-Kino würde ich sagen, diese alten Kung-Fu-Filme, die finde ich auch geil und die kannst du dir durchaus angucken. So die ghanesischen Filme muss jeder selbst entscheiden, nachdem er die Trailer geguckt hat, die ich später nochmal verlinke. In letzter Zeit merke ich, dass ich den französischen Film irgendwie ansprechend finde. Also so französische Actionfilme oder Komödien. Ja, die sind auch toll. Da gibt es einen mit, wie heißt der? Jean Reno natürlich. Wer sonst? Der heißt 28 Bullets, genau. 28 Kugeln. Also Pistolenkugeln. Toller Actionfilm. Die Franzosen sind da wirklich stark. Aber im Grunde, du musst jetzt nicht so extrem Hollywood, Bollywood, das sind ja, Bollywood ist ja so eine Welt für sich. Aber einfach mal, ja, Frankreich, aus Italien kommt auch ab und zu mal ein guter Film. Aus Asien kommen Haufen gute Filme. Und dann auch aus Amerika selbst, jetzt nicht aus Hollywood, kommen tolle Filme. Da gab es jetzt einen mit Steve Carell, den kennt man ja vielleicht aus The Office oder so. Der hieß Crazy Stupid Love und es war so ein kleiner Independent-Film. Der war total toll. Der hat viel mehr Spaß gemacht als Transformers 3 zum Beispiel. Hat wahrscheinlich nur 1% so viel Budget gehabt, aber hat halt irgendwie Spaß gemacht. Man muss halt nach den Juwelen suchen. Ja klar, du hast halt immer irgendwo mal eine Perle, ne? Ja. Ja, aber ist nicht leicht, klar. Also, wir haben ja schon rausgefiltert, dass Trailer auch nicht wirklich helfen. Letztendlich muss man sich halt auf Rezensionen so ein bisschen stützen. Also Rotten Tomatoes ist immer ein guter Anlaufpunkt, finde ich. Falls ihr das was sagt, da kann man Filmkritiken nachlesen. Auf IMDb einfach mal über die User Reviews fliegen. Ist auch hilfreich. Generell die IMDb Punkte geben dir ja schon so grob eine Idee. Alles was zwischen 5 und 8 ist, kann man irgendwie gucken, habe ich das Gefühl. Ja, obwohl ich, also meiner Erfahrung nach wird es dann ab ab 6 und abwärts schon grenzwertig oft. Ach, ja. Es gibt auch viele gute Vierer-Filme, so ist es nicht. Ja, jetzt kommen wieder Zombie-Filme. Nee, aber das kann ich bestätigen. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr parat, aber ich habe vor Jahren einen Actionfilm geschaut. Da geht es um, ich glaube Stealth heißt der, da geht es um irgendeinen so einen Computer, den sie gebaut haben, in einen Stealth-Bomber hinein, der das Ding selber geflogen hat. Der konnte reden, hatte eine Frauenstimme, total absurd. Aber der Film war einfach so cool gemacht und war, also es war so stumpf und hat es auch durchgezogen. Der hat richtig Spaß gemacht. Der hat, ich glaub, ja, und wer hatte Jessica Biel, der Film? Ja, ich glaube schon. Er hat 4,5 Punkte oder sowas bekommen. Ich fand den Film grandios. Ich kann jetzt leider nicht gucken, weil mein Internet wieder absäuft, aber ich hatte früher mal einen Film auf einer VHS, der hieß Hollywood Monster. Den findest du im kompletten Internet nicht zum irgendwie besorgen in Videotheken. Gucken sie dich noch komischer an. Und auf IMDb hat er, glaube ich, irgendwas zwischen 3 und 4. Und das mag womöglich noch eine Kindheitserinnerung sein, aber den will ich unbedingt nochmal gucken, weil der hatte auch, der war geil. Hollywood Monster. Ich habe im Jahr, das muss 2003 oder 2004 gewesen sein, da hat IMDb diese Top 100 eingeführt und auch die negative Top 100 oder die negative Top 10 oder so. Mit Daniel der Zauberer. Bitte? Mit Daniel der Zauberer drauf. Das war die Zeit, glaube ich, wo die eingeführt haben, wo dieser Daniel Kübelberg irgendwie als miesester IMDb-Film auf dieser Liste war. Stimmt. Das kann sein. Bottom 100. Aber damals habe ich mir den schlechtesten IMDb-Film runtergeladen und angeguckt. Das war echt witzig. Das ist manchmal echt witzig, sich sowas anzugucken, weil, wie soll man sagen, da kann man auch von lernen, von der absoluten... Na gut, okay, manchmal sind die halt echt absurd scheiße, dass man da nicht sagt, aber manchmal siehst du halt auch, da ist jemand, der eigentlich Talent hat, aber der es irgendwie nicht gebacken kriegt oder so. Und es ist ganz witzig, das zu sehen. Da kann man auch von lernen. Ich finde wirklich B-Movies ist so ein unterschätztes Genre. Da sind wirklich durchaus echt Perlen dabei. Mir fällt jetzt natürlich spontan nichts ein, aber immer wieder gut für Unterhaltung. Hier ist einer für dich, Christian. 1,6 Punkte, 13 schlechtester Film auf IMDb, Zombie Nation. Solltest du gucken. Ah ja. Ich weiß gar nicht, warum. Guckst du gerne Zombie-Filme, Christian? Ich weiß gar nicht, wieso ich hier dieses Image habe. Weil du ständig Zombie-Filme guckst. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du nicht gerade The Human Centipede schaust, dann schaust du Zombie-Filme. Oh Gott, Human Centipede. Den haben sie aber auch geil in South Park verarscht. Ja, mit Apple, ne? Human Centi-iPad. war nicht schlecht. Naja. Ja. Seid ihr noch da? Ja. Ich scroll gerade diese Bottom 100-Liste, das ist echt grandios. Weil ihr müsst es so machen wie ich, ihr müsst euren Browser zumachen und euch aufs Gespräch konzentrieren. Ja, ich kann meinen Browser gar nicht aufmachen, weil ansonsten bricht hier Skype und Aufnahme und alles zusammen. Deswegen ja, bin ich immer so internetnackt. Hi. Ja. Hat das eigentlich mitgekriegt, dass Silvio Berlusconi eine CD aufnimmt? Das habe ich neulich irgendwo, ich glaube im Handelsblatt gelesen, da stand Silvio Berlusconi schreibt regelmäßig Liebeslieder, hat schon etliche CDs aufgenommen, er singt natürlich nicht selber, aber was heißt natürlich, also er singt nicht selber, sondern irgendein anderer macht das für ihn und er schreibt die tatsächlich, also der Typ ist sogar ein Musikstar. Auskopplung ist Amore, Amore, nix schaffe, bloß Rohre. Was war das? Die erste Single-Auskopplung von seinem neuen Album ist Amore, Amore, nix schaffe, bloß Rohre. Ja, ich glaube, das stand auch bei Handelsblatt. Ich darf den Witz machen, ich bin Italiener. Halb. Dann lachen wir auch nur halb. Ja, meine Güte, der ist alt. Ich dachte, ich bringe das jetzt mal ein, weil das fand ich so absurd. Er ist irgendwie gerade zurückgetreten, ganz Europa basht auf Berlusconi ein und das nächste, was released ist, Berlusconi veröffentlicht CD mit Liebesliedern. Fand ich gut, der Typ hat Humor, ja. Ja, hätte der Gutenberg auch machen sollen. Ja, wobei, der kommt ja jetzt irgendwie wieder zurück. Blau, blau, blau blüht die Doktorarbeit. Ja, ja. Der schreibt jetzt wieder eine neue Doktorarbeit. Oh, really? Ja. Ja, der hat jetzt in, ich weiß nicht, auf diese Sicherheitskonferenz in Amerika, Kanada, ich weiß nicht, wo es ist, ich glaube Kanada, hat er einen großen Auftritt hingelegt, neue Frisur, keine Brille mehr, hat sich wohl ziemlich gut verkauft, hat so einen Rundumschlag gegen europäische Politiker gemacht, plus USA, und also im Gegensatz erwähnt, dass er jetzt wieder an der Dissertation arbeitet. Wenn er total geil drauf wäre und alle trollen würde, würde er irgendwie eine Dissertation schreiben über Plagiate bei Doktorarbeiten. Ja gut, das wäre schon ein bisschen sehr übel. Ja. Kannst du es ja ein bisschen subtiler verpacken. Bitte? Kannst du es ja ein bisschen subtiler verpacken. Oder ich fand es viel interessanter, über Filme zu sprechen. Ich habe neulich geschaut, Our Idiot Brother. Ist der gut? Nee. Also, der hat echt interessante Aspekte, und eigentlich ist die Story auch voll witzig. Da hätte man einen guten Film draus machen können. Und irgendwie sind auch alle gut, bis auf den Hauptdarsteller. Der Typ, also... Der ist auch ganz komisch geskriptet. Der soll, ich meine, der Titel impliziert, der Typ ist ein Trottel. Und so kriegst du ihn in der ersten Szene auch mit, aber er sieht einfach nicht aus wie ein Trottel. Und ständig hat er auch so Momente, wo du denkst, eigentlich ist er ja ganz clever. Und auf einmal macht er wieder was so dermaßen Idiotisches, was überhaupt nicht in den ganzen anderen Plot gepasst hat, dass du nimmst den einfach nicht ernst. Aber die Aspekte in dem Film sind eigentlich ganz nett, deshalb erträgt man ihn auch bis zum Ende. Aber grundsätzlich irgendwie ein Griff ins Klo. Gut, ich habe Popcorn-Kino geschaut und habe Cowboys und Aliens gesehen. Oh, wie war der? Ja, mit dem Titel ist alles gesagt, würde ich sagen. Das ist so ein Problemfilm, oder? Ich fand ihn cool. Der geht halt ab. Also du darfst halt keinerlei Erwartungen an anspruchsvolle Unterhaltung haben, sondern du musst ja halt denken, so, oh, jetzt werde ich halt so ein bisschen berieselt. Also ich würde sagen, Independence Day ist anspruchsvoll dagegen. Erwarte sowas wie From Dusk Till Dawn. Nur Cowboys und Aliens. Und halt FSK 12 oder 16. Ohne Blut. Ich muss mir mal angucken. Aber ich habe keine hohen Erwartungen daran. Das mit Harrison Ford, oder? Mhm. Harrison Ford und dem James Bond. Daniel Craig. Ja, genau. Okay. Und Olivia Wilde, die wird jetzt auch berühmt langsam. Ja. Ja, Filme habe ich keine mehr. Da muss ich erst wieder nachlegen, bevor ich über neue Filme reden kann. Schön. Wie viele Filme schaust du in der Woche, Jakob? Ja, jetzt, wo ich die letzten Wochen an Souls of Zen gearbeitet habe, habe ich leider nicht viel gucken können. Normalerweise habe ich so einen Durchschnitt von einem Film pro Tag, nehme ich an. Also versuche ich dann doch. Teils gucken wir jetzt auch Fernsehserien. Ich muss sagen, dass die Fernsehserien, die amerikanischen, gerade auch immer anspruchsvoller werden. Ja, das ist der Hammer, was da kommt. Das Tolle ist, dass du bei der Fernsehserie zeitlichen viel weniger Limit hast als beim Film. Beim Film musst du ja innerhalb von 90 bis 120 Minuten nicht nur die Story erzählen, sondern auch die Figuren sympathisch machen oder unsympathisch oder was auch immer. Ich finde gerade das Format irgendwie schön. 90 Minuten abgeschlossen oder von mir aus auch 100, oder ich gucke mir auch 3 Stunden oder 4 Stunden Film an, da habe ich kein Problem mit. Aber so eine Serie, die irgendwie ewig über mehrere Staffeln läuft, das ist mir nichts, weil das ist mir irgendwie nicht so auf den Punkt gebracht. So der Film ist dann irgendwann fertig und dann ist es gut. So Serien kann ich mir erst angucken, wenn die abgeschlossen sind und dann wirklich in einem Rutsch durch oder sowas. Da geht's mir so wie dir. Ich gucke auch eigentlich Serien immer nur, wenn die Staffel fertig ist und dann die gesamte Staffel in einem Rutsch. Aber wenn ich jetzt mal als Beispiel Breaking Bad nenne, zum Beispiel, das ist im Grunde ein Kinofilm von der Qualität her, der als TV-Serie gedreht wurde. Und Der hat dermaßen ein hohes Level, rein schauspielerisch. Das ist der Wahnsinn, wie die da drauf sind. Und wenn man sich überlegt, wie die Hauptfigur am Anfang ist und dann nach 4 Staffeln jetzt, was für eine Wendung die gemacht hat innerhalb von 4 Staffeln und man das so miterleben darf sozusagen, das ist einfach unfassbar gut gemacht. Das ist wirklich, der hat jeden Preis der Welt verdient, diese Serie. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen, falls ihr die noch nicht kennt. Okay. Dann empfehle ich jetzt auch Serien. Wir haben immer noch Filme empfohlen, ich empfehle jetzt auch Serien. Und zwar Mittag fand ich sehr gut. Du bist dumpf. Kannst du irgendwie ein ganz kleines Stück nach hinten oder sowas gehen? Okay, so besser, oder? Ja, so besser. Okay. Erste Serie, Nip/Tuck, fand ich extrem unterhaltsam. Geht um so 2 Schönheitschirurgen. Und Prison Break fand ich auch sehr cool. Prison Break habe ich bis zur 2. Staffel geguckt. Dann keinen Bock mehr gehabt, oder? Ja, irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, dann war Expo und dann hatte ich so viel zu tun, da habe ich irgendwie einen Anschluss verloren. Ja. Ja, also Prison Break hat so irgendwie einen kleinen Hänger, so irgendwo zwischen Staffel 3 und 4, aber ich weiß gar nicht, ob 4 oder 5 die letzte war. Naja, auf jeden Fall gegen Ende geht es nochmal richtig ab und ist ja von eine Story, von der ersten bis zur letzten Folge erzählt es eine fortlaufende Geschichte und es ist einfach grandios gemacht. Also es hat mich extrem gefesselt. Bei Prison Break war ja auch das Tolle, dass man quasi die Entwicklung von dem Hauptdarsteller gesehen hat, ja. wie er halt immer ruchloser wurde sozusagen und immer ja. gewitzter. Und ja. Also schon toll, was man da auch machen kann. Ja. Ich will nur sagen, Christian, dass Filme natürlich, ich sag mal, das schwierigere Medium sind, aber dass die Fernsehserien auch immer mehr in die Richtung Kino irgendwo gehen von der Charakterentwicklung her. Wenn man sich mal ein A-Team überlegt, da gab es keine Charakterentwicklung, da war in jeder Folge irgendein Bösewicht, der beseitigt werden musste oder so. Aber heutzutage sind die Serien wesentlich anspruchsvoller und ich glaube auch für große Regisseure werden die immer interessanter. Ich überlege gerade so die letzte Serie, an die ich mich wirklich rangetraut habe, oder nicht, nee, an die habe ich mich noch nicht mal rangetraut. Was ich irgendwie mal so wahrgenommen habe, war Lost. Da habe ich 2, 3, 4 Folgen geguckt, aber bin dann auch nicht am Ball geblieben. Und dann gab es mal irgend so ein Superhelden-Ding. Heroes oder sowas, kann es sein? Wir pinkelten. Es tut mir sehr leid, meine Frau hat hier gerade Milch für meine Tochter geholt. Die trinkt aber ganz schön viel, deine Tochter. Aber versucht hier rum zu gestikulieren, das hat nicht ganz geklappt. Sorry. Ja, ich meinte, so das Letzte, wo ich mich irgendwie sehr in Kontakt hatte, war Lost. Da habe ich 2, 3, 4 Folgen geguckt, aber dann aufgehört und dann irgend so eine Superhelden-Serie. Ich glaube, die hieß Heroes oder sowas. Ah, die habe ich nie geguckt. War die gut? Ja, ich habe 2, 3 Folgen geguckt und das war's. Hm. Ja. Ja, aber von Breaking Bad habe ich jetzt so viel Gutes gehört. Ich glaube, da werde ich mich auch mal irgendwie dran trauen. Wie weit sind die denn? So Staffel. 4 Staffeln. Ja, das ist ja schon mal ein bisschen was, ja. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Nee, Breaking Bad war eine absolute Überraschung. Mir hatte das auch irgendjemand empfohlen. Und ich war erst so, weiß nicht. Ich bin auch nicht der große Fernsehfan. Aber jetzt, wo ich Breaking Bad gesehen habe, da wurde mir erst bewusst, wie viel man aus so einer Serie rausholen kann, wenn man sich richtig anstellt. Weil man da eben so eine ganz kleine Geschichte richtig episch machen kann, weil man so viel Zeit hat. Also wie gesagt, der Breaking Bad fängt an, da ist die Figur ein kleiner Wurm und dann hört sie auf und ist jemand ganz anderes geworden und es ist total plausibel und du glaubst es auch. Und es war einfach so überraschend, das zu sehen und wie fesselnd das ist besser als so mancher Kinofilm das hinkriegt mit der Charakterentwicklung. Hast mich auch wieder neugierig gemacht. Ich will alles aufschreiben. Planet of the Apes, Breaking Bad. Den A-Team-Film. Witzmann schreibt es ja für mich. Ja, ich schreibe das alles auf. Und den A-Team-Film jubeln wir der auch noch unter. Nee. Ja, jetzt um Weihnachten, wenn da mal Pause ist mit Sofa-Sendern, dann werde ich auch nachholen und mir ein paar Filmchen mal wieder reingucken. Freue ich mich schon drauf. Oh, not bad. Tja. So, die obligatorische Stunde hätten wir voll. Außer. So Filme fallen mir nicht mehr ein. Wenn ihr noch was aus der Waffel habt, gerne. Fällt mir jetzt erstmal nichts ein. Stromberg. Finde ich übrigens interessant bei Stromberg, dass die ja, während die, also sobald die erste Folge der neuen Staffel ausgestrahlt wird, ist die DVD schon zu kaufen mit allen Folgen. Aha. Und die gibt's zu kaufen. Ich meine, die haben noch nicht mal alle, ich glaube, die sind jetzt bei der zweiten oder dritten Staffel, Folge der neuen Staffel morgen. Mhm. Und du kannst die DVD kaufen. Das finde ich interessant. Schön. Und es funktioniert. Ich meine, ich kenne bei uns in der Firma einige, die diese DVD rumliegen haben. Die haben einfach keine Lust zu warten. Und dann gucken sie also auf die Folgen immer. Und dann gucken sie im Fernsehen vielleicht nochmal, um nochmal zu lachen oder so. Ja klar, aber ich meine, wenn du die Möglichkeit hast, warum nicht? Die Filme kommen ja eigentlich auch auf DVD irgendwie raus, bevor du sie im Fernsehen guckst, ne? Und wenn, ja... Na, seltsam ist nur, dass das vom Fernsehen produziert ist und die sich da selber ins Fleisch schneiden irgendwo. Aber vielleicht verdienen sie an den DVDs so gut, dass es denen lieber ist als... keine Ahnung, komisch. Ist interessant, muss ich mal drüber nachlesen. Ja gut, dann, nachdem jetzt glaube ich schon in zwei Wohnungen die Kinder brüllen, würde ich die Aufnahme zumindest mal auf Stopp drücken. Und mich hier nochmal verabschieden. Ja. Verabschiedet euch mal mit. Ich würde mich freuen, wenn irgendeiner sich mal erbarmen würde und würde in iTunes nochmal so reinschreiben, hier entweder die sind voll cool oder die sind voll scheiße. Okay. Gerne auch voll scheiße, aber irgendwie mal so ein Lebenszeichen des Hörers, das wäre nett. Aber ansonsten... Wie viele Zugriffe hast du denn? Siehst du das? Ja, ich glaube, es ist im Schnitt 300 pro Folge, pro Woche. Oh, wow. Also hören sich schon eine Menge Leute an, was wir hier paddeln. Naja, das wird alles runtergeladen. Wer das hört, ist die andere Frage. Aber es gibt zumindest immer mal Feedback. Und deswegen wünsche ich mir hier nochmal so ein iTunes-Feedback. Und wenn mein Wunsch erhört wird, dann bin ich voll glücklich. Jetzt werden wir bestimmt bei der NSA als gefährlich eingestuft oder so. Bei der nächsten Amerika-Einreise, dann kommen Sie mal bitte mit. Werde ich bundestrojanerisiert. Genau. Da werden dann die Gummihandschuhe angezogen. Ja. Ja. Dann sage ich jetzt auch Tschüss. Ja, ich auch. Und hat viel Spaß gemacht. Hoffentlich machen wir das irgendwann nochmal. Ja, wir machen das eh immer. Und wenn du Zeit hast, dann kommst du vorbei und dann bist du auch mit am Start. Das ist hier offenes Ding, wie immer. Cool. So für die, die dürfen. Super. Ja, alles klar. Dann ziehe ich hier noch die Regler runter und sag einen schönen Abend oder was auch immer.